da sagt er doch zu mir: Ich habe mal eine Frage an euch alle, an euch alle. Wenn ich mal sollte tot sein, tot, was wären aus meinen Instrumenten? Werden die dem Fraße der Wölfe vorgeschmissen oder was wird damit geschehen? Was wird damit geschehen, wenn ich mal tot sollte sein? Was wird aus meinen Instrumenten, aus den Rappen und aus den Josef, wenn ich mal tot bin? Es kann ja mal vorkommen, dass die Dinger zerhackt werden. Das will ich wissen. Aber ob das Glück bringt, ist eine zweite Frage. Sie sollen glücklich werden, aber nicht unglücklich. Werdet glücklich, aber nicht unglücklich. Werdet glücklich, aber nicht unglücklich. Bruno S. Als ich Mensch wurde, musste ich sterben. Ein Feature von Annette Krause und Matthias Hilke. Was werden mit meinen Instrumenten, mit meinen Rappen und mit meinem Josef, wenn ich sollte mal tot sein? Was wird damit? So, da wären wir. Kommt rein. Ja, der hat sich ja selber eingeschlossen, Der hat sich ja immer der war ja mit 4 Schlössern, hat er sich ja zugeschlossen. Mal die Vorhänge öffnen. Also die waren die letzten 20 Jahre zu. Und so lassen wir das jetzt auch. Ich mach mal Licht an. Es ist noch alles, wie es war. Fast. Und so hat er gewohnt. Er hat immer drunter gelitten, dass er übereinander stapeln musste, dass er ein Zimmer zu wenig hat. Ja, so ein Chaos. Ja, er lebte wie so ein Einsiedler in seiner Wohnung. Diesen ganzen gesammelten Gegenständen wie Zahnarztstuhl, OP-Tisch, also dieser Flügel, sein großer Schatz, diese Glocken. Ja, seinen Instrumenten hat er Namen gegeben. Der Rappe, das ist der Flügel, der Josef ist das Klavier. Hinter dem Klavier dann so eine ganz dünne Matratze mit einer Decke drauf. Wie ein Versteck. Er hat ja keinen großen Grund gehabt, also der Welt zu vertrauen nach seiner Geschichte da. Deswegen nannte er sich ja auch Bruno S. Er wollte anonym bleiben. Ja, der Bruno, sprach er immer in dritten Person von sich. Der Bruno, hat er immer gesagt. Eine Beethoven-Büste und lauter Akkordeons. Ist es der Plural? Akkordeons? Thema mal auf Bruno kommt, finde ich immer, wo dieses Wort normal, was ist das für ein Wort? Das braucht man gar nicht. Und man musste sich ja erstmal an ihn herantasten und seine Sensibilität, die er hatte, die ungeheure Sensibilität, bei ihm wecken, um zu kommunizieren. Das ist ein Typ, der war wirklich von einer Welt, was eine unglaubliche Tradition und Kultur hatte, die es nicht mehr gibt. Er hat alles, was er erlebt hat, in sich aufgesogen wie ein Schwamm. Und alles ist zu seiner Identität geworden. Ich finde ja zum Beispiel, dass Bruno als Sänger sowas von unterschätzt wird. Also ich finde ihn stärker als Tom Waits. Der größte Schauspieler, der größte, tiefste von allen ist Bruno S. Niemand hat diese Tiefe und niemand hat diese Tragik auf einer Leinwand. Okay, können wir bitte von vorn anfangen? Ja, dann guck, was Bruno an die Tür geschrieben hat. Frau Frieda Bremse? Frau Frieda Bremse, geborene Schleinstein am 21.12.1900. Das war doch die Frau Frieda Bremse, geborene Schleinstein. Das war meine Mutter. Bruno wird am 2. Juni 1932 als Bruno Schleinstein in Berlin-Tempelhof geboren. Unehelich. Also mit 8 Wochen war er das erste Mal schon in der Klinik. Der Vater, der hat ihn in die Klinik gebracht, weil er unterernährt war und die Mutter völlig überfordert war. Und dann gab es noch einen Elfriede und einen Hieronymus. Das waren andere Geschwister, die auch älter waren. Der Bruno war der Jüngste. Ich weiß bloß, dass ich unerwünscht war in der Familie. Also ich war zu viel gewesen. Man hat meine Heime gestoppt. Und da fing das mit den Waisenhäusern und den Erziehungsanstalten an. 6 Jahre in der Samariteranstalt Ketschendorf. Dann kommt Bruno in das Erziehungsheim Wiesengrund der Bonhoeffer Nervenklinik Berlin. Im Februar 1941. 1 Monat später, mit 9 Jahren, wird er in die angeschlossene Hilfsschule eingeschult. Und das ist seine Schulakte. Bruno Schleinstein ist ein frisches, aufgewecktes Kind. Seinen Kameraden ist er ein guter Freund. In der Gruppe ist er mit Interesse bei der Arbeit und von einer kaum zu befriedigenden Wissbegierde. Charakter gutmütig, freundlich, Gedächtnis und Merkfähigkeit gut. Also war er nur da drin, weil er ein uneheliches Kind einer alleinerziehenden Mutter war? Na, für die Nazis ist er damit asozial. Über seine Mutter weiß man fast nichts. Es gibt nur ein paar Briefe, die sie an das Erziehungsheim geschickt hat. Mai 1942. Sehr geehrter Herr Doktor, in unserem Hause wohnt der Teufel und zu dem gehen Sie nicht. Was ich an meinem Sohn Bruno versäumt habe, das hole ich nach. Ich verbitte mir ein für alle Mal unseren Nachbarn. Er hat mich für das Arbeitshaus stempeln lassen. Er hat meine Kinder für ungezogen erklärt, er hält meine Kinder für verrückt. Ich musste mein Kind den Bruno der Anstalt übergeben und der Junge ist gut und niemand ist krank von uns. Könnte ich mich einmal zu ihnen aussprechen? Die Mutter liegt im Krankenhaus. Wenn jemand ins Bett genestert, das war während der Nazi-Zeit, um die Leine zu ersparen, die Wäscheleine, die man so ausspannt, um die Wäsche aufzuhängen, da musste derjenige den ganzen Tag so auf den Hof mit dem Laken stehen. Und hinter dem stand der Erzieher mit dem Knüppel. Und wehe dem, es sind die Arme müde geworden, dass die vielleicht runtergefallen sind durch den Stehen. Schon hat's Tasche gegeben. Hier noch ein Brief. Ich möchte Sie höflichst darauf aufmerksam machen, jedem, der mir wehe tut und getan hat und der mir so viel durch den Teufel anhängt mit Lügereien überall, wo es auch sei, auf das Energischste zu verbieten, mich nicht mehr mit irgendeiner Sache zu beleidigen. Sorgen Sie bitte dafür, denn ich habe genug um meine Kinder und mich gekämpft. Ins Gesicht bin ich unschuldig geschlagen worden und man wollte mich mit den Kindern schlagen. Wo sind denn seine Geschwister? Thiel, das grüne Haus Thiel. Das grüne Haus Thiel, ja, im grünen Haus Thiel. Da war mein Bruder gewesen. Und ich war doch dazu mal in dieses Heim. Beim Spaziergang sind wir da vorbeigekommen. Ich konnte doch nicht ahnen, dass mein Bruder in Grünhaus Thiel ist. Und er konnte das auch nicht ahnen, dass ich da bin. Vielleicht wollten sie das nicht ahnen, weil die liebe Mutter die Schnauze gehalten hat. Und wenn ich Grünhaus Thiel höre oder irgendwie von Fremden, dann kann ich affig werden. Ich brauche nur an eins zu denken. Ein Zigeuner verlässt seine Heimat. Es scheinet der Frühling so licht durch den Hain. Es rieselt die Quell dort im Sande. Weiter nur zu, Zigeunerkind hat keine Ruhe. Das grüne Haus Tegel ist auch eine Erziehungsanstalt. Hier ist ein 3. Brief von Brunos Mutter. Alle im Abstand weniger Tage. Sehr geehrter Herr Doktor, es ist mir traurig für den Bruno. Er hat bei der Entbindung Fruchtwasser in den Mund bekommen. Das ist ärztlich festgestellt. Vielleicht komme ich Dienstag zu Bruno. Wohl erst am Sonntag. Also in den Krankenhäusern und in den Anstalten, da habe ich nie Besuch bekommen, solange ich da drinnen war. Und überall dasselbe Klima, wer keinen Besuch bekommt, ist eben kein Mensch. Der ist nur noch ein Halber. Der ist eine Ruine in Menschengestalt. Und das wird man auch ewig verfolgen. Nicht? Und das lässt man auch keine Ruhe. Dich kriegt keiner mehr mit dem Arsch an. Ich bin nämlich verspottet worden genug. Ich glaube, ich müsste mal einen Strick nehmen und aufhängen, warum, weil ich keinen Besuch kriege. Sie kommt nicht. Zwei Briefe schreibt sie noch. Ob sie je Antwort erhalten hat, weiß man nicht. Im Haus Wiesengrund sind dann ab 1941 die psychiatrischen Abteilungen der städtischen Nervenklinik für Kinder untergebracht. In diesem Jahr kommt auch Bruno dorthin. Abteilung 2 hat etwa 30 Betten und erhält 1942 den Zusatznamen Kinderfachabteilung, wo sogenannte Reichsausschusskinder eingesperrt werden. Kinderfachabteilung, das soll wissenschaftlich klingen und bei Eltern Vertrauen schaffen. Tatsächlich führen Naziärzte hier Versuche an Kindern durch, die häufig tödlich enden. Dieser kleine Raum war der kleine Operationssaal von Wiesengrund. Und da wurden die Menschen abgefertigt mit Genickschuss und Luftballon. Das war eine Enzephalographie. Der Genickschuss war zum Beispiel die Lumbalpunktion, die Genickpunktion. Und der Luftballon war zum Beispiel, wenn sie die Leute da Luft drin gepumpt haben zum Röntgen, nicht, damit dieses Gehirn nicht auf den Knochen stößt, nicht, dass das schweben tut. Das hat ungefähr 24 Stunden gedauert, nicht, bis sich das dann wieder eingeordnet hat. So, das war die Enzephalographie. Hat man an Bruno diese Versuche durchgeführt? Es lässt sich nicht mehr beantworten. Gott, nee, da kennt ich. Giftschlangen. Weil sie so fromm und das Faustdick hinter der Ohren gehabt haben. Faustdick. Bei den Kindern, die meinetwegen hier wackelten oder was, das waren da auch kranke Kinder. Die sind sie ja von hinten rangegangen und haben den Dämpfer vor ein paar Ohrfeigen gegeben. Die sind ran geschlichen, so auf Zehenspitzen, nicht? Und dann ging das los, entweder so oder mit einem Knüppel, damit der oder das ja nicht merken soll, nicht? Und damit wird's nicht besser, da kann das schlimmer werden. Was sollen denn die unternehmen, die Kinder? Die kriegen doch kein Recht. Pflegefamilie? In seiner Schulakte gibt es einen Briefwechsel zwischen dem Jugendamt Berlin und Haus Wiesengrund vom März 1942. Bruno wird bescheinigt, dass er für eine Pflegefamilie in Frage kommt. Aber ich erzähle euch jetzt eine andere Geschichte. Ich hatte Saaldienst gehabt. Ich war in Heim. In der Massenunterbringung der Lieblosigkeit. Und als ich alles fertig gemacht hatte, alles fertig war, habe ich mal hier hingesetzt am Fenster und guckte rüber nach ein bestimmtes Gebäude. Und am Abend, da war Fliegeralarm, da kamen die Bomben. Und da wurde dieses Gebäude bombardiert. Bis auf den Grundmauern. Und das hat gebrannt. Und da saß er so. Und guckte immer rüber. Weil diese Schweinchen von Pflegern, die sind in den Luftschutzkeller und haben die Kinder oben gelassen. Also der ist schon durch die Hölle gegangen, der Junge. Ne? Und deshalb, sowas kann man auch nicht vergessen. Deshalb habe ich sagte manchmal, Bruno, jetzt hör mal auf, ich kann es nicht mehr hören. Ich sag, ewig da drauf rumzukauen auf deinem wunden Finger. Da, und dann sagt er, nee, das ist, es gibt Wunden, die heilen halt nicht. Ich würde jeden Fremden, den ich sehe, der mal so dusselig ankickt, für ein Nazischwein halten. Jeden. Kann mir einer sagen, was er will. Ich traue den Menschen nur so weit, wie ein Schwein scheißen tut. Kapitulation, Kriegsende, Bruno bleibt weggesperrt. Am 13. Juli 1945 bricht er aus. Bruno entwich erneut nachmittags aus dem Heim, nachdem er erst 2 Tage zuvor zurückgebracht worden war. Er erbrach seinen Schrank, vertauschte seinen Lazarettkittel mit einem Privatanzug und entlief. Fräulein S. und eine Helferin bemerkten ihn im letzten Augenblick, konnten ihn aber nicht mehr einholen. Er wird trotzdem geschnappt und bricht wieder aus. Nach dem Tod seiner Mutter 1947 noch häufiger. Oft finden sie ihn dann an ihrem Grab wieder. Ist mein mollendrummes Büchchen. Das Zettelchen ist wundersüß. Mama, Mama, sie schenke mir ein Pferdchen. Ein Pferdchen wäre mein Paradies. Sie holten ihn. Oder sie trugen ihn, sein armes Mütterlein, ich betone extra armes Mütterlein. Und da fiel ihm seine Kindheit ein. Da sprach das Kind in dem Mannesalter zu diesem Einfall dieselben Worte. Als dieses Fohlen, was jetzt an der Kutsche steht, gepresst, Mamachi, Mamachi, schenk mir ein Pferdchen. Ein Pferdchen war mein Paradies. Mamachi, kurze Pause. Trauerpferde wollte ich nicht. Solche Pferde wollte ich nicht. Ein Jahr später wird er in die geschlossene Abteilung der Nervenklinik für Kinder überwiesen. Wegen unbeeinflussbarer Fluchttendenzen ist das Verbleiben des Jungen in der hiesigen Klinik nicht möglich. Wir bitten um vorübergehende Aufnahme in einem festen Haus. Alter 16, Gewicht 39,5 Kilo, Größe 1,42 Meter. Nach dem Krieg bin ich getürmt von Heime. Nicht? Da war ich mal 3 Jahre draußen. Dann haben sie mir mal wieder eingefangen und dann wieder rein. Denn ein freier Mann warst du nie gewesen. 1955 haut Bruno ab bis nach Baden. In Offenburg und am Bodensee kommt er in Heimen unter, schlägt sich von dort nach Hamburg durch, arbeitet einige Monate auf einem Kohleplatz, kehrt wieder nach Berlin zurück und meldet sich freiwillig in der Bonhoeffer Nervenklinik. Patient berichtet umständlich treuherzig, er habe sein Entweichen wieder gutmachen wollen und sei deshalb von Hamburg zurückgekommen. Habe lange gespart dafür, schließlich Ziehharmonika ins Leihhaus gebracht, um die letzten 4 Mark für das Fahrgeld zusammenzubringen. Jedenfalls besitzt er jetzt ein Plätteisen, ein Kugelschreiber, eine Nagelfeile, eine Feldflasche, 3 Kleiderbügel und ein Akkordeon. Nach dem Krieg hat er ein Instrument gelernt und über dieses Instrument hat er sich sozusagen rauskatapultiert aus der Isolation. Am 22. April 1958 wird Bruno auf eigenen Wunsch entlassen. Er ist 26 und hat 23 Jahre seines Lebens fast ununterbrochen in Anstalten und Heimen verbracht. Der Bruno, der geht jetzt in Freiheit. Und wie sieht die Freiheit aus? Wie sieht die aus? Oh Stacheldraht, ist es das? Wie sieht die Gerechtigkeit aus? Da sind Fragen, die schwer zu beantworten sind. Fünf Jahre lang wohnt er in Kreuzberger Notunterkünften, bis er 1963 seine erste eigene Wohnung bezieht. Er verdient sich Geld als Hilfsarbeiter. Sehr geehrter Herr Abteilungsleiter des Isophonwerks 1, ich bitte darum, dass ich nach den Feiertagen schnellstens meine Papiere kriege, da ich auf diese Arbeit keinen großen Wert lege. Mit diesem Lohn von 2,20 Mark, da wische ich mir den Arsch. Hochachtungsvoll Schleinstein, Bruno, Abteilung Stanzerei, Werk 2. Er hat geraucht und hat gesoffen und geschrien. Wenn er betrunken war, hat er die Fenster aufgemacht, in die Hinterhöfe geschrien, dass die Nachbarn bei ihm vor der Tür standen. Ein ganz aggressiver Mann. Kein Wunder, dass manch einer wütend wird, dem man die Kindheit geraubt hat. Kein Wunder, dass manch einer wütend wird, dem man die Kindheit geraubt hat. Und da konnte er sehr wütend werden. 1968 wird er Gabelstaplerfahrer bei den Borsigwerken. Und bleibt es. Na, kommt schon, ihr lieben Instrumente. Ich interessiere mich für Musik. Nicht? Und ich will dir auch zeigen, dass ich nachher was kann. Das Lied hat was mit Glocken zu tun. Leise tönt die Abendglocke. Abendglocke. Die Natur. Sie geht zur Ruhe. Manchmal träume ich nachts davon. Ich sitz wieder auf dem Balkon. Rot von Geranientopf tropft den Leuten auf den Kopf. Er hatte so einen kleinen Koffer-Gepäckwagen, also auf zwei Rädern. Da war verteut ein Stuhl, sein Akkordeon, sein Glockenspiel, manchmal noch ein Xylophon. Das war alles miteinander verteut und das zog er hinter sich her und baute dann immer so seine kleine Bühne auf und fing an zu spielen. Und dann gingen die Fenster auf, die Leute hörten zu, warfen Münzen runter, manchmal sogar einen Schein. An der Wand hängt eine Zeitungsreklame von 1966 für Asbach Uralt. Mit dem Bild eines Moritatensängers. Dieses Werbebild bringt ihn auf die Idee, Moritaten zu singen. Der Zeitungsausschnitt, der da drunter hängt, ist der erste Artikel, der über ihn geschrieben worden ist. Am Wochenende geht Bruno auf Moritatentrip. Moralische Gesänge auf Hinterhöfen. Schleinstein will alte Schnulzen wieder populär machen. Die Wahrheit mobil machen. Diesen Zeitungsartikel hat Martin Wiebel geschrieben. Bruno nennt ihn seinen Entdecker. Ich habe dann auch am Wedding eine kleine Studentenbude gefunden. In einem Haus, das es heute nicht mehr gibt. Hinten gab es einen kleinen Hof mit einer Teppichklopfstange. Und auf diesem Hof höre ich plötzlich jemanden zum Akkordeon singen, gucke runter, gehe auch runter. Und da sitzt ein mir unbekannter Mensch mit einer ehemaligen Schulkarte, die er beklebt hatte mit eigenen Zeichnungen. Und zwar zu den Moritaten, die er vorsang. Er hatte keine Strümpfe an, hatte einen Hut auf, einen Trenchcoat an und er sang auf sehr ungewöhnliche Weise. Na, wann war das gewesen? 1967, 68. Und der damalige Sekretär der Abteilung Literatur in der Akademie der Künste am Hanseatenweg. Der hatte vor, ein Moritaten-Festival zu organisieren. Und irgendwie beim Recherchieren muss der über diesen Zeitungsartikel gestolpert sein. Jedenfalls kam es so zu einer Einladung für Bruno auf die Bühne der Akademie der Künste. Es gibt eine Schallplatte von dem Festival. Erscheint der Frühling so licht durch den Hain. Das Lied von einem gejagten Zigeunerkind. Es scheinet der Frühling so licht durch den Hain. Es rieselt die Quelle dort im Sande. Und eigentlich war er der einzige, man könnte sagen, authentische Moritatensänger. Mutter, lass hier unser Heimatur sein. Anwesend jedenfalls an diesem Abend war ein Student der DFFB. Was sehen wir vom Lande zu Lande? Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin. Weiter nur zu. Lutz Eisholz. Ja, Eisholz, genau. Absoluter Unsinn. Weiter nur zu, Zigeunerkind. Hat keine Ruhe. Das sind die Heime. Ich habe zwar Bruno entdeckt, aber von der Veranstaltung wusste ich gar nichts. Eine Mitarbeiterin im Hause des damaligen SFB gab mir den Tipp, da gibt es einen Sänger, ein eigenartiger Mensch. Vielleicht wäre das ein Filmthema für dich. Ich stand das erste Mal vor seiner Haustür, klingelte. Es gab nur einen Wortwechsel, er machte nicht auf. Beim zweiten Mal das Gleiche. Beim dritten Mal öffnete er die Tür, aber sie war noch mit einer Kette gesichert. Wir verabredeten uns und ich kam zum vierten Mal zu ihm und er ließ mich in die Wohnung. Und begann dann 1969 Bruno der Schwarze, es blies ein Jäger wohl in sein Horn. Der Film wird Lutz Eisholz Abschlussarbeit an der Deutschen Film- und Fernsehakademie. Warum soll ich überall verachtet werden? Nur weil ich in der Heimat war und so weiter. Oder? Oh, Mensch, was hab ich denn überhaupt noch von meinem Leben? Gar nichts mehr. Nicht? Hab ich doch nicht mehr. Ich erwarte nur noch eins. Mir hat man verurteilt für die Einsamkeit. Das wird das Sinn. Er war ja kein Schauspieler. Und in meinem Film schauspielert er ja nicht. Er ist ja gegenwärtig. Er wird durchsichtig gezeigt, wer und was er ist. Ich habe, als ich ihn kennenlernte, ein Produkt von einem Menschen vorgefunden, ein Produkt seiner Zeit, seiner Jugend. Und das fand ich erschütternd. Und der Film wurde 1973 im Studiofilm am Montag im ersten Programm ausgestrahlt. Daraufhin meldete sich Werner Herzog in der ARD-Redaktion. Ich hatte gerade das Drehbuch fertig geschrieben. Das Drehbuch für den Film Jeder für sich und Gott gegen alle über das Leben von Kaspar Hauser. Und dachte dann, um Himmels Willen, wer kann denn das spielen? Kann das ein Schauspieler überhaupt? Und ich sah durch Zufall relativ spät am Abend im Fernsehen einen Film von einem damaligen Filmstudenten in Berlin, der von Lutz Eisholz, und da waren Straßensänger in Berlin zu sehen, und der hat mir so außergewöhnlich gefallen, dass ich gesagt habe, das ist er, ich weiß es. Wir trafen uns in Berlin, besuchten gemeinsam Bruno, und ich habe quasi Bruno an Werner Herzog übergeben. Und der hat das phänomenal gut gleich verstanden, was es da ging. Und Bruno hat auch übrigens sich so stark identifiziert mit der Rolle, dass er, das habe ich später erst herausgefunden, nachts sein Kostüm auch nie auszog. 1975 läuft der Film als deutscher Beitrag bei den Filmfestspielen in Cannes. Bruno auf dem roten Teppich? Nein. Statt auf dem roten Teppich zu stehen, sitzt er mit seinem Akkordeon am Eingang eines kleinen Kinos in Cannes, wo Lutz Eisholz außerhalb des Wettbewerbs seinen Film Bruno der Schwarze zeigt. Werner Herzogs Kaspar Hauser erhält unterdessen den großen Preis der Jury von Cannes. Und das war der Klick, und plötzlich war Bruno ein Weltstar. Aha, Glück ist nur Schein. Schein. Das Glück ist nur Schein, Zigeunerkind, aber wie eine Eisfläche. Darfst nie glücklich sein. Bruno hat immer gesagt, ich will kein Filmstar werden, ich will das nicht. Ich bin Bruno, ich will am Wochenende auf die Höfe gehen und singen. Sehr geehrter Herr Herzog, hiermit möchte ich bestätigen, dass ich grundsätzlich bereit bin, bei Ihrem Projekt Stroschek mitzuwirken. Aber ich will eine anständige Gage. Wie wäre es, wenn ich auch an dem Umsatzeinkommen, ich möchte nicht zu hoch hinaus, sagen wir mal, mit 1 oder 2% beteiligt werde? Meine Nachbarn möchten gerne Statisten sein. Die Hausverwaltung Tiergarten Altmoabit bekommt 103 Freikarten. Sie sichern meine Wohnung und meine Arbeit. Es fällt doppelt so schwer, weil ich von niemandem hier in Berlin und woanders anerkannt werde. Denkt an das Lied, ein Zigeuner verlässt seine Heimat. Sind Sie einverstanden? Dann den Vertrag. Aber in großen Buchstaben, sodass ich es lesen kann. Kleine Buchstaben fallen weg. Viele Grüße, Bruno, Berlin, den 25. August. 1976. Der größte Schauspieler, der größte, tiefste von allen ist Bruno S., nicht Kinski oder Christian Bale oder sonst wer. Bruno, der ist es. Niemand hat diese Tiefe und niemand hat diese Tragik auf einer Leinwand und etwas zutiefst Ergreifendes wie Bruno. Ich habe nie mit jemand gearbeitet, der dieses Kaliber hatte. Und das wusste er auch. Ja, jetzt bin ich ja nun da. Also ich staune drüber. Auch Stroschek wird ein Erfolg. Und der Star Bruno S. geht zurück zur Arbeit in die Fabrik und singt an den Wochenenden Moritaten auf den Hinterhöfen. Aber er wird erkannt als Kaspar Hauser, als Stroschek. Ja, unter anderem von Klaus Theuerkauf. Ich lief neben ihm her und sprach ihn an und er hat so ganz bärbeißig reagiert und so. Und da hat er gesagt, ja. Er hat gesagt, ja, ich bin völlig fasziniert von den Filmen und möchte mich doch mal bedanken, dass er so was Tolles sehen durfte. Und da hat er gesagt, und würdest du mir auch zu Hause besuchen? Und da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Er hat sich genauso mit dem Kaspar Hauser identifiziert, menschlich. Und dieser Kaspar Hauser und der Stroschek, der wurde zum Teil seiner Persönlichkeit. Oder umgekehrt. Was hatte er mal gesagt? Ich sehe einen Berg, auf den viele Menschen aufsteigen, wie in einer Prozession. Und da oben ist der Tod. Da habe ich das Meer gesehen. Ich habe einen Berg gesehen und viele Menschen, die sind auf den Berg aufgestiegen, wie in einer Prozession. Da war viel Nebel. Ich konnte es nicht ganz klar sehen. Und oben, da war der Tod. Und immer, wenn ich zum Bruno kam, schimpfte er auf Werner Herzog. Und ich bin ganz sicher, als Werner Herzog kam, hat er auf Lutz Eisholz geschimpft. Nein, das ist nie zu einer Versöhnung und nie zu einer Entfremdung gekommen. Verbrüderung, Versöhnung war nie notwendig gewesen. Eine Notiz von Bruno. Weihnachten 1975 nenne ich Kann, weil man mir in Cannes den Tod gezeigt hat. Der Tod tritt ein durch Kontaktarmut, durch die Mitmenschen. Eisholz ist Herzog sein Bluthund. Immer, immer muss der Bruno seine Haut zum Markte bringen, sonst haben die Wölfe in Menschengestalt keinen Fußabtreter. Da kann man nur noch eins sagen. Dreimal V. V, V, V. Und jetzt betone ich, Das erste V heißt vergangen. Das zweite V heißt vergessen. Und das dritte V vorüber. Ich habe ihn dann auch mal gefragt über den Herzog und so. Und weil er immer da gegreint hat, am Anfang bin ich da drauf reingefallen und dann irgendwann ging es mir wahnsinnig auf den Wecker. Er hat ja seinen Kinski jetzt und bla bla bla. Und habe ich gesagt, ja Bruno, der hat doch extra schon den Strojek gemacht, weil er dich nicht als Wojciech genommen hat. Er konzentriert sich auf seine Musik. Und er erfüllt sich einen Traum. Er kauft für 12.000 Mark einen Steinwegflügel. Das ist der hier. Noten von Mozart, Brahms, Beethoven, Schostakowitsch. Bruno war ein unglaublich musikliebender Mensch. Also ich habe selten einen Mensch getroffen, der nicht wirklich professioneller Musiker war, aber aller Leidenschaft seiner Seele Musiker war. Als Sänger war er meiner Meinung nach am stärksten. Weil das seine Emotionen und sein ganzes Leid und seine ganze Vergangenheit und seine ganzen Wünsche und seine ganzen Träume irgendwie am stärksten komprimiert waren. Jetzt kommt der Chor der Patienten. Na? Na, wo bin ich denn? Probe mit dem Oberkreuzberger Nasenflötenorchester. Ja, Moment. Was geht euch meine Lumpen an? Da hängen Freund und Tränen dran. Was kümmert euch denn mein Gesicht? Ich brauche euer Mitleid nicht. Da habe ich auch mitgeflötet. Thomas Kapielski? Ja, die Proben etwas immer sehr stark, chaotisch, auch sehr bierunterfüttert. Und da wir beiden sozusagen die älteren Herren waren, ich bin der Älteste im Nasenflötenorchester, hatten wir dann eher auch so vielleicht nicht eine Altersnähe und saßen dann gerne nebeneinander und haben geplaudert. Und der Bruno hatte dann teilweise so Sachen gesagt. Mein lieber Freund Kapielski, ich sage dir dies. Der Unterschied zwischen einer Hochzeit und einer Beerdigung ist ein besoffener weniger. Und das hätte jetzt natürlich durchaus als Anekdote durchgehen können. Aber er meinte das durchaus sehr garstig. Er hatte schon irgendwie so sein Verhältnis zu diesem schuldbeladenen Menschengeschlecht und hat dann ja auch nicht mehr getrunken. Deshalb war er da auch in der Hinsicht ganz strikt und hat immer mal wieder so zwischendurch reingeschickt. Kinders, ich sage euch, die anderen Flötisten natürlich besoffen wie die bekloppt, ich sage euch, der Bruno, der fasst kein Tropfen Alkohol mehr an. Nie und nicht und nee. Ich pfeife auf das Weltgericht. An Auferstehung glaub ich nicht. Ob Götter gibt, das weiß ich nicht. Und Höllenschlafen fürcht ich nicht. Und Höllenschlafen fürcht ich nicht. Und Höllenstrafen fürchte ich nicht. Am Anfang fand er das ganz grauenvoll und nachher war er also fester Bestandteil der Probe. Ne? Darf ich dir auch jetzt eine Frage stellen? Immer, immer. Bohrend. Was ist das Schwere? Malerei, Musik, Tanz, Schreiben oder seine Kunstformen? Er malt auch. Für ihn war die Malerei das Schwierigste. Er malt auch. Weil er richtig wütend und verzweifelt war manchmal, wenn er an Grenzen gestoßen ist. Tja, und da würde man fragen, welche Farbe könnte man die Wahrheit geben, wenn man ein Bild malt und da kommt irgendwie eine Wahrheit zum Vorschein. Könnte auch die Wahrheit ein Spiegel sein? Könnte die Wahrheit auch eine Blende sein? Die Wahrheit ist was, wo manch einer wird stutzig sein. Meistens ist es Mord und Totschlag. Misstrauen, Enttäuschung. Was hat er meistens drin? Ja, Moritaten. Ne? Eigentlich fing das ja an, dass er seine Lieder illustriert hat. Und nachher hat sich die Malerei verselbstständigt. Dann hat er also die größere Formate gemacht und hat sich einfach auf einmal als Maler begriffen. Seine erste Ausstellung hat er 1981 in einer Schöneberger Kneipe. Ein Jahr später stellt er in Klaus Teuerkaufs Endart aus. Eine Legende in Kreuzberg. Unbedingt besuchen, heißt es heute in Berlin Touristenführern. In den 90er Jahren verkauft er die ersten Bilder. Und er beginnt, seine Geschwister zu suchen, schreibt Einwohnermeldeämter an und wälzt Telefonbücher. Und der Bruder, der wohnte irgendwie Auto, mit dem hat er einmal, den hat er einmal noch getroffen. Der arbeitete irgendwie als Kellner. Und Bruno meinte, die haben sich geschämt. Jetzt muss man sagen, Bruno war natürlich immer so ein bisschen ungepflegt, wie so ein kleines Kind, das sich nicht waschen will. Und er hat dann auch ganz bewusst dann diese, ich sage mal, auch diese Identität oder bis hin zur Rolle des Penners, des Aussätzigen, angenommen, quasi als Selbstschutz. Sagt er, ja, das ist mein Schutz, die lassen mich in Ruhe. Und die waren eben praktisch die normalen Bürger, also von denen er sowieso nie anerkannt wurde. Er wurde ja immer gehänselt und kennen hier Leute auf der Oranienstraße, haben gesagt, warum gibt's nicht mit dem Penner ab oder so? Ich sage, das ist ein ganz feiner Mensch. Würdet ihr jetzt alle vom Aussehen her beurteilen? Na toll. Gibt es Menschen, die vielleicht Angst haben, wenn sie dies oder jenes Bild sehen? Ja, ja, diese Elfriede sollte ein Bild geschickt werden, damit sie tot umfällt. Nach seinem Tode sollte man das schicken. Aber das war so gedacht, dass die das Bild bekommen sollte mit so Raben und einer Urne. Und vergessen vorbei, vorüber stand drauf. Und seine Schwester hat das Bild bekommen? Da hinten das große Paket. Da ist das Bild drin. Gerahmt, verpackt, adressiert. Als man es ihr nach Brunos Tod zustellen will, stellt sich heraus, dass sie vor ihm gestorben ist. Ich habe schon manchmal, wenn ich meinetwegen das Bild gemalt habe, einen moralischen gekriegt. Da habe ich auch schon moralischen gekriegt. Da habe ich schon moralischen gekriegt. Ich denke, Mensch, so wie ich das Menuett von Händel geübt habe, was auf Moll übergeht. Dur ist farbig, nicht? Und Moll, naja, da nahm der Schuster, nicht? Der geht dann ins Mattierte über und dann nachher auf Schwarz-Weiß. Da nahm der Schuster sein Schuhmachermesser und schnitt ihr ab den Schlund. Sie rief, verfluchter Schuster! Du rabenschwarzer Hund, wow, wow, wow, wow, wow. Da nahm der Schuster dein Schuhmachermesser und schnitt dir durch den Schlund. Das hat ihr gemacht. Klaus Teuerkauf bringt Bruno nach Köln zu Susanne Zander, einer Galeristin. Namhafte Sammler und Künstler wie Arnulf Rainer kaufen Bilder für ihre Privatsammlung. Nachricht 26. Also, ich komme mit dem Computer nicht zurecht. Nicht? Da wird ihm nur was hingeworfen vom Vater. Was ich haben will, das kriege ich nicht. Kann ich mir auf dir verlassen? Oder bin ich verlassen? Da war der Kasper Hauser, U-Bahn-Station Kurfürstenstraße, herausgehen, die Treppen hoch. Ich bin einfach da hinterher rausgesprungen und habe die Straße ihn angesprochen. Und er guckte mich erstmal so sehr skeptisch an. Ich hatte nur gesagt, Entschuldigung, ich glaube, ich kenne Sie. Und er guckte mich an, so, als ob, ja, seine Antwort war ja, weil man den Film gesehen hat. Nachricht 25. Ich freue mich, wenn ich von dir was höre. Ich bin mit dem Ding nicht zufrieden, ich schmeiß das bald in die Wand. Groß Bruno. Jan Ralzke hat zwei Filme mit Bruno gemacht. Seeing Things ist entstanden aus der Tatsache, dass er mit 75 oder so entschieden hat, so einen Laptop auf dem Thomarkt zu kaufen, so ein Notebook. Gleich wollte er loslegen mit 3D-Programmen und Entwurf und so. Und fing ich an, das einfach nur zu dokumentieren, weil es war so seltsam, wie er mit, oder eigenartig, wie er mit diesem Computer sich da rantastete. Nachricht 35. Ich werde jetzt tüchtig üben, üben, üben. An diesem Computer. Ich glaube, es klappt sogar. Gruß Bruno. 2003. 25 Jahre nach Herzogs Stroschek macht der Fotograf, Regisseur und einstige Dokumentarist der Punkszene Miron Sovnir einen Film über ihn, Bruno S., Die Fremde ist der Tod. Es geht auch darum, dass Bruno sich weiterentwickelt hat. Ich meine, es gab einfach ein Leben nach Herzog und es gab ein Leben vor Herzog. Und Herzog waren zwei Episoden. Viele, die moralistisch an diesem Herzog-Mythos festkleben, die unterschätzen einfach Bruno maßlos. Der Winter kann auch im Hochsommer einbrechen. Der Winter kann auch im Hochsommer einbrechen. Und dieser Winter ist dann der Tod. Rettungsdienst, Einsatzbogen. 11. August 2010, Alarmzeit 10.18 Uhr, Kurfürstenstraße 38, Ortsteil Schöneberg. Bewusstsein, bewusstlos. Pupillen, ungleich. Atmung, keine. Puls, pulslos. Patient sitzend im Schreibtischstuhl am Flügel. Notfalleinsatzwagen abbestellt. Die Beerdigung selber fand ich wahnsinnig, wie plötzlich auf diesem Friedhof, ich weiß nicht, 100 Menschen waren oder so. Da in Schöneberg, dieser kleine Friedhof da, das war wirklich ganz toll. Ich habe nämlich immer gedacht, Bruno sei sehr einsam. Dass der so viele Sozialkontakte hat und Menschen, die nebeneinander sich um ihn kümmerten und dass er das auch alles zugelassen hat, das hat mich sehr überrascht. Bruno hat sein Testament schon 1985 geschrieben. Darin geht es einzig und allein um seine Instrumente. 10 Akkordeons, ein Bandoneon, ein Konzertflügel, ein Klavier, eine Celesta und eine englische Konzertina. Sie alle sollen in den Besitz des Berliner Musikinstrumentenmuseums übergehen. Alles andere, unter anderem ein gut gefülltes Konto, soll ein Rechtsanwalt und Notar erhalten. Thomas Krasemann. Ich weiß, es gab ganz viel Unruhe und viel böse Zungen auch. Keiner kannte Herrn Krasemann vorher und plötzlich war Herr Krasemann der Erbe des gesamten Brunoschen Werkes. Nach Brunos Tod gehen seine Freunde und Förderer auf den Notar zu. Sie wollen das Erbe bewahren und katalogisieren. Krasemann aber hält sich zunächst an Brunos Testamentsauflage und lädt die Leiterin des Musikinstrumentenmuseums zur Begutachtung seiner hinterlassenen Instrumente ein. Die kann aber nichts von historischer Bedeutung entdecken. Ein ebenfalls zur Besichtigung geladener Vertreter der deutschen Kinemathek findet kein bedeutendes Objekt aus einem Film. Auf eBay gibt es plötzlich Glocken von Bruno zu ersteigern. Anderes taucht auf Flohmärkten auf oder wandert auf den Müll. Bildnerische und schriftliche Zeugnisse, Fotos und Dokumente hat Krasemann allerdings schon vorher aussortiert und der Galerie Susanne Zander in Köln angeboten. Und die erwirbt diesen Nachlass im Januar 2013 und will ihn archivieren. Jetzt mache ich doch mal die Vorhänge auf. Alles weg. Die Wohnung hat der Alleinerbe Krasemann aufgelöst. Manche Dinge sind an die Stadt Klause gegangen, ein Lokal, in dem Bruno viel Zeit mit Franz Josef Göbel, dem Inhaber, verbracht hat. Der hat Bruno auch zu einer Zusatzrente der Berliner Entschädigungsbehörde für die Zeit in den Nazi-Anstalten verholfen. Und heute gibt es dort eine Art Gedenkraum in seinem Lokal. Das Grab auf dem Schöneberger Friedhof hat keinen Gedenkstein. Eigentlich hat Bruno verfügt, seinen Körper der Wissenschaft zu übergeben. Man hat ihn aber zu spät gefunden. Das ist das Schöne bei jemandem so wie Bruno, der lebt weiter in deinem Kopf. Also es ist so eine besonders schöne Sache, ihn gekannt zu haben. Ja. Ich vermisse ihn. Dass wir das sehen durften, dass wir dabei sein durften, dass er uns da mitgenommen hat. Das meine ich als Freundschaft. Ich vermisse seine Stimme, ich vermisse seine Ehrlichkeit, ich vermisse seine Poesie, ich vermisse seine Streitlust. Also er hatte ja seinen Kreis von Freunden, seine Wahlverwandtschaften. Wir waren eigentlich seine Ersatzfamilie. Und Bruno war, je älter er wurde, desto größer wurde der Bekanntenkreis irgendwie, so kam mir es vor. Das Trauma, von der Mutter verstoßen zu sein, das Trauma in den Heimen, das Trauma, dass man ihn wie ein Tier behandelt hat in den Psychiatrien, dass er für verrückt und als Idiot eingestuft wurde und so behandelt wurde, das hat er aufgearbeitet. Als ich Mensch wurde, musste ich sterben. Bruno? Ja. Sie sollen glücklich werden, aber nicht unglücklich. Werdet glücklich, aber nicht unglücklich. Werdet glücklich, aber nicht unglücklich. Bruno S. Als ich Mensch wurde, musste ich sterben. Ein Feature von Annette Krause und Matthias Hilke. Mit Bettina Kurt und Thomas Kapielski. Ton Bernd Bechtold und Iris König. Regie und Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk mit Rundfunk Berlin-Brandenburg 2013. Wir bedanken uns herzlich bei den Förderern und Freunden von Bruno S., Klaus Teuerkauf, Richard Schütz, Jan Ralske, Frieda Butzmann, Frank Kirk, E. Marx, Miron Zovnir, Franz Josef Göbel, Martin Wiebel, Lutz Eisholz, Lied Ballmann, Thomas Krasemann, Ulla Biermann, Jürgen Borchers, Susanne Zander, Matthias Reichelt, Werner Herzog und dem Oberkreuzberger Nasenflötenorchester.